herzlich willkommen zum Uncast Episode 189. Diesmal habe ich als Themen ausgewählt, das sollen wir glauben, ja, Android 4.5 und Nexus 8, was damit auf sich hat, und ein Projekt namens Project Tango oder Tango. Was ist denn das? Dann gibt's natürlich wieder jede Menge News und die Community-Nachrichten sind diesmal wirklich extrem wenig. Das ist sagen und schreiben nur eine. Also so, es geht. Und natürlich die App der Woche wieder, wie immer. Und ich fange gleich mal an. Die Sendung wird heute etwas kürzer. Ja, sag's gleich. Vorwarnung, bitte entschuldigt das, aber dafür wird es wahrscheinlich nächste Woche ziemlich heftig. Die ganzen Neuigkeiten passieren ja jetzt erst auf dem Mobile World Congress. So. Und hat sich jetzt gerade so überschnitten. Deswegen nächste Sendung mehr, diesmal eben etwas weniger. Trotzdem gibt es noch jede Menge News, aber erstmal Thema. Sollen wir das glauben? Android 4.5 und Nexus 8 sollen im Juli kommen. Ja, also ich halte das Datum ja für unwahrscheinlich. Dass aber noch ein neues Nexus-Gerät kommt, auch noch ein neues Nexus-Phone. Übrigens, das scheint sicher zu sein. Aber das Nexus 8 soll eben laut einem Insider, mal wieder in Anführungszeichen, ja, eben im Juli kommen. Das Nexus 8 ist ja auch öfters mal hier aufgetaucht in der Presse als Gespenst, ja, ein 8 Zoll Tablet, ja, soll das sein. Vielleicht heißt es ja aber auch nur Nexus 8, weil nach Nexus 7 kann eigentlich nur Nexus 8 kommen, ja. Man geht trotzdem davon aus, dass es eben ein 8 Zoll Display hat. Das sollen auch Screenshots zeigen, oder so ein Bild, das mal bei Google Play, glaube ich, veröffentlicht wurde, kurzzeitig, und dort sieht man eben auch ein Gerät, was scheinbar ein 8 Zoll Display haben soll. Und Android 4.5 soll erscheinen. Das wäre natürlich auch eine Überraschung, denn alle warten ja auf Android 5.0. Und gut, jetzt mal von der Versionsnummer abgesehen, wird es wirklich im Juli kommen? Also, das mit dem Nexus 8 kann ich mir noch vorstellen, aber mit dem mit dem Android 4.5, das glaube ich nicht. Höchstens eine Ankündigung, dass vielleicht das im Ende des Jahres kommen soll. Das ist eigentlich so mehr der klassische Zeitpunkt, und vor allem mit einem neuen Phone, mit einem neuen Smartphone, das heißt mit einem neuen Nexus-Smartphone, nicht mit einem neuen Nexus-Tablet. Das glaube ich nicht. Bisher war es immer so, dass neue Betriebssysteme, neue Android-Versionen immer, also wenn es eine größere Versionsnummer ist, immer mit neuen Nexus-Geräten als Telefon angekündigt wurden. Und nicht etwa mit den Tablets. Im Gegenteil, mit dem Tablet wird ja eigentlich das bestehende System dann eben auch für das Tablet genutzt. Und das bestehende System ist noch gar nicht so lange her, ja, das 4.4.2. Und deswegen gehe ich davon aus, dass darunter auch das Nexus 8 laufen wird. Interessantes Gerücht, das heißt, es geht schon früh los mit dem ganzen Trara, und ich hoffe, dass es diesmal nicht ganz so hoch aufbauscht und die Leute alles Mögliche erwarten, vor allem von der Android-Version. Ich denke, das zeigt auch dann die Versionsnummer, wenn es denn so sein soll, dass es mehr wieder eine Art Wartungsupdate ist und nicht so extreme Änderungen mit sich bringt. Warum auch? Ja? Momentan ist ja so, dass alles bei KitKat wunderbar zu laufen scheint. Das heißt, die anderen Firmen springen reihenweise auf die Optik von KitKat auf. Sogar etablierte Dinger, ich habe es ja schon gesagt in dem letzten Podcast. Und deswegen denke ich, wäre es fatal, wenn jetzt Google hier größere Designänderungen vornehmen wird bei dem neuen Android. Das können wir also, glaube ich, abhaken. Da wird es optisch nicht viel geben. Vielleicht ein paar neue Funktionen, ja. Ein paar Bugfixes, so ein paar Sachen fallen mir da ein mit dem Medienserver-Problem. Ja, einige Leute haben auch Schwierigkeiten mit der Kamera-Funktion. Das oder mit so einer mit einem Task, der irgendwo wohl was mit der Kamera zu tun hat und der braucht ziemlich viel Akku. Also es ist schon so eine Sache. Ich würde mir gerne ein paar Funktionen wünschen, aber zu viele Änderungen dürfen nicht gemacht werden. Braucht auch Android optisch jetzt momentan nichts zu machen. Läuft alles wunderbar, alles gut. Die Änderungen, die gemacht werden müssten, auf der Basis von dem Umgang mit den Daten und mit überhaupt mit dem System von Google, die kann man so nicht machen. Das wäre auch unrealistisch. Das wird nicht passieren. Und es hat auch mit der Betriebssystemversion ja nichts zu tun. Gut. Dann habe ich was von einem skurrilen Projekt gehört. Was heißt skurril? Ein mir bisher vollkommen unbekanntes Projekt, und zwar das Project Tango, ja, Projekt Tango. Und da stelle ich mir die Frage, ob das wirklich nur ein Smartphone ist. Ja, how shocking. Und zwar hat Google ja an einem System gearbeitet, an einem Telefon mit integrierter Motion Tracking Kamera, also eine bewegungssensitive Kamera, die also erkennt, wenn sich etwas vor dem Bildschirm bewegt, dann ein sogenannter Tiefensensor und eine 4 Megapixel Front-Facing Kamera. Und das alles auf der Vorderseite vom Handy integriert, um eben Gesten, Bewegungen etc. zu erkennen, ja, und dann eben darauf zu reagieren. Also im Prinzip eine 3D-Erfassung der Welt um das Smartphone herum, damit man eben natürlicher mit dem Smartphone interagieren kann. Vom Ansatz her wieder sehr, sehr interessant. Ich frage mich nur, ob es eben bei der Hardware bleibt. Projekt Tango, das hört sich so nach Verschmelzung an. Und wer weiß, was da für eine Art von Android drauf läuft. Ist es Chromeroid? Ist es Androm? Ja, wer weiß, wer weiß. Das lang gerüchteweise kursierende System, das Google quasi mit der Verschmelzung von Chrome und Android zusammenbringt. Ja, wer weiß, ist das ein Fork, den Google selbst macht von Android? Warum komme ich drauf? Nicht nur alleine wegen dem Titel, sondern wegen dem grundlegend anderen Ansatz, dass es da eben geben soll bei dem Gerät mit dieser Erkennung der 3D-Welt sozusagen für das Handy. Das wird es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das ist das Erste, muss ich sagen, was mir eingefallen ist. Da läuft ein anderes System drauf. Das ist nicht mehr das normale Android, was da drauf läuft. Ja. Boom. Ja. Vielleicht ist es auch nur eine freudsche Fehlleistung jetzt mit meinen Gedanken, ne? Aber ich denke mal, das wird hier sicherlich nicht mit einer einfachen anderen Hardware getan sein. Das Telefon ist übrigens seit, glaube ich, 1,5 Jahren in der Mache und wird wohl auch noch eine ganze Zeit lang brauchen, bis es marktreif ist. Aber wir sehen vielleicht hier schon die nächste Generation von Android-Geräten oder was für ein System dann auch immer drauf ist, wie man das dann nennen soll. Dass jetzt hier diese Daten herausgekommen sind, ja, ich weiß nicht, wo das jetzt überhaupt hier Ja, doch, das war der Projekt Tango Leiter Johnny Lee persönlich, dass sie eben über das letzte Jahr über dann daran gearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob das besonders klug ist, das jetzt so zu tun. Es sei denn, Google möchte das schon früh rausbringen, also möchte es demnächst rausbringen. Ansonsten weiß ich nicht, was das soll. Denn jetzt sind alle möglichen Anbieter, werden hier hellhörig und bringen vielleicht noch das System noch vor Google raus. Ich hätte da zum Beispiel einen Kandidaten durchaus im Auge, der dann vielleicht jetzt schnell noch ein Gerät rausbringt mit dem, dann mit diesem Eye-Tracking-System, also oder Eye-Depth-Sensoring. Oder wie das auch immer, i3D oder sowas, ja. Denkt vielleicht schon, ihr wisst vielleicht schon, worauf ich anspiele. Und dann sagt, ja, hier, das ist uns, ja, patentiert, ne? Das ist alles uns, ne? Wäre ja nicht das erste Mal, dass es so läuft. Aber gut, also auf jeden Fall etwas, was wir im Auge behalten müssen, wie sich das hier in der Zukunft darstellt. Ich bin schon mal drauf gespannt. Anhören tut es jedenfalls schon was sehr, sehr gut. Ja, mehr kann man eigentlich jetzt noch nicht dazu sagen. Ich hätte gern noch genaueres erfahren, aber ich glaube, da müssen wir uns alle noch ein bisschen gedulden. Tom, ich komme jetzt gleich zu den News. Ihr merkt schon, ich mache hier richtig Druck heute, ja. Samsung Galaxy Note Pro und Tab Pro sind jetzt hier mal genauer unter die Lupe genommen worden von Android Central, die ersten Impressionen davon. Also mir gefällt ehrlich gesagt das Samsung Galaxy Note Pro besonders gut. Das sieht ja eigentlich von optisch ja jetzt nicht unbedingt weltbewegend aus, aber auf jeden Fall als 8 Zoll, 8 oder beziehungsweise 8,4 Zoll Tablet erfrischend. Ja. Und wer da genaueres mal drüber erfahren will, der kann sich hier dieses Hands-on von Android Central mal angucken. Sehr, sehr interessant. Die sind ja immer ziemlich gut gemacht von dieser Seite. Ja, also die Daten sind eigentlich recht gut, ja. Zum Beispiel das Tab Pro 8.4. Das hat einen Snapdragon 800, 2,3 GHz Prozessor und 3 GB RAM, 32 oder 64 GB Speicher on board. Auch das ist eine schöne Zahl. Ja, also ich muss mal schauen, wie das aussieht. Übrigens, es gibt hier, um die Verwirrung gleich vorzubauen, es gibt ein 12 Zoll Note Pro und Tab Pro. Und es gibt dann 8,4 Zoll Tab Pro und dann 10,1 Zoll Tab Pro. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig. ja, genau. Also ist die Vielzahl von Android-Tablets bei Samsung übersteigt eigentlich alles, was schön ist, aber trotzdem, da, also das Note Pro mit, oder Tab Pro, ne, Tab Pro mit 8,4 Zoll Display, das wäre das, was mich am meisten jetzt interessieren würde, mal sehen. Das Note Pro mit 8 Zoll eigentlich auch. Also, naja, gut, kaufen würde ich mir es nicht, weil die sind zu teuer und ich habe später noch was hier in den News. Das wäre eher mein Favorit, ja. Galaxy, also Samsung Galaxy als Mid-Ranger, ja, als Mid-Range-Gerät scheint momentan so ein bisschen in Mode zu sein, so ja, Mid-Range-Geräte. Bei mir sind es eigentlich Low-End-Geräte, aber Mid-Range-Geräte, ja, rauszubringen. Jede Firma macht das momentan. Und hier Samsung schmeißt jetzt das Galaxy Core raus mit einem 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor. 5 Megapixel Kamera hinten und ja, Daten und Auflösung von gestern, aber dafür recht günstig, davon darf man ausgehen. ein wenig mehr als $200, dafür natürlich zu teuer für diese technischen Daten. Da kriegt man schon von anderen Anbietern wesentlich günstigere Geräte mit sogar noch besseren Leistungsdaten. Da muss man aufpassen als Firma, dass man da nicht das Problem verkennt, denn das Problem ist nicht, dass die Leute weniger technische Daten wollen, die Leute wollen billigere Geräte. Ja, und natürlich sind dann die Geräte im Vorteil, die billig sind und gute Daten haben, ja, und nicht etwa die Geräte, die etwas teurer sind, aber trotzdem keine guten Daten haben, ja. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Und mit der Auflösung beim 4,5 Zoll Display mit 540x960 QHD. Ihr wisst, ich bin kein Auflösungsfetischist, aber naja, okay, gut. Wie gesagt. Gestern. was soll ich sagen, ne? Tada, Galaxy S5 noch kurz hier vor der Endrecherche des Andcast noch schnell aufgeschnappt. Galaxy S5 vorgestellt worden auf dem Mobile World Congress. Und jetzt muss ich mal gucken. Ja, klar, die Seite ist überlastet. Website offline. Ja, das ist schön, dass das jetzt passiert. Aber es war fast zu erwarten. Ich komme leider nicht ganz drauf. Ich gucke mal, ob ich noch von eine andere Version finde hier von der Seite. Gecageder Version. Ach Mann, ist das jetzt doof. Ja, so kann es passieren. Kann ich euch leider doch noch nichts sagen drüber, über das Samsung Galaxy S5 offenbar. Ich warte noch einen Moment. Gut, ich ziehe jetzt mal was anderes vor. Und zwar KitKat für Samsung. Wer darf sich freuen? Wer kriegt denn Android KitKat auf sein Handy? Soll ich sagen? Okay. Nicht ganz so viele, weil die Seite hängt nämlich auch so. Ach Mann, ich hasse den World Mobile Congress. Ja. Nein, Mobile World Congress. Mensch, Donnerwetter nochmal. Gut. Also es war eine recht überschaubare Liste von Geräten. Dennoch muss man sagen, dass die Leute klar mit Note 3 hier gut davon wegkommen. Also wie erwartet, Note 2 nicht mehr, leider. Und so setzt sich das dann eben fort. Sehr, sehr schade, dass eben Samsung hier seine Politik weiter verfolgt, eben nicht zu so viele Geräte abzudaten. Ja, keine Ahnung, aber sie können es offenbar leisten. Hier ist die Liste. Galaxy Note 3, Galaxy Note 2 wird geupdatet. Eben habe ich es noch gesagt, wird nicht geupdatet, wird doch geupdatet, ja. Galaxy S4, S4 Mini, S4 Active, S4 Zoom, S3, S3 Mini, Mega Light Note 8.0, Tab 3, 10.1, 10.1, 2014er Edition. Gut, ich meine, es ist zwar schade für die Leute, die jetzt eben auch schon ein Gerät haben, aber ich muss sagen, die Liste ist humaner als bei manch anderen Anbietern. Ja, trotzdem wird es einige Leute ziemlich ärgern, vor allem weil eben noch Geräte verkauft werden, die jetzt kein aktuelles Gerät kriegen, aber die kann man jetzt noch kaufen in den Geschäften und das darf normalerweise einfach nicht sein. Da muss sich Samsung auch mal an die Nase fassen und muss hier dagegen vorgehen, entweder dass die Geräte so lange noch geliefert werden von Samsung oder eben, dass sie das hinkriegen, dass die Updates auch kommen. Übrigens wird direkt auf 4.4.2 gesprungen und nicht etwa 4.4 oder so, sondern es wird direkt auf 4.4.2 gehen, so wie es eigentlich auch dann gehört. Ja. Und jetzt kann ich euch auch ein bisschen was sagen über das Galaxy S5. Das ist nämlich schon geleakt worden. Ja. Man kann diese Information dann allem als sicher finden, zumindest mal das Aussehen, ja, also ist größer als das S5, aber kleiner als das Note 3. Und der Trend eben dazu bei Samsung, größere Displays hält an. Das scheint der Markt auch so zu wollen, ja. Ich weiß, es gibt Verfechter von klein ist besser, ja? Aber hier muss man ganz klar sagen, der Markt will in der Mehrheit große Displays haben, was ich natürlich auch absolut verstehen kann. Also mir wäre ein 5 Zoll Display heute schon wieder zu klein, weil eben doch vieles momentan gemacht wird auf den Geräten, wo es besser ist, wenn man ein großes Display braucht. Vor allem, wenn man zum Beispiel kein Tablet zusätzlich haben will, ja. Gerade bei den Spielen, also ein Spiel auf einem 4 Zoll Display, das geht heutzutage gar nicht mehr. Ja, da hat man einen Daumen drauf und da ist ja schon ein Viertel vom Bildschirm weg. Das geht einfach nicht. Wenn man das dann mal vergleicht, wie schön das Spiel ist, mal auf dem Tablet, ja, gut, Tablet ist halt eben noch ein bisschen größer, ja. Deswegen ist es eben besser, ein Handy mit einem größeren Display. Da kann man viel mehr Sachen damit machen. Es gibt ja auch viele Anwendungen mittlerweile, die eben Vorteile haben durch ein großes Display. Auch News-Feed-Aggregatoren beispielsweise oder ähnliches. Habt ihr euch schon mal das News-Stand angeschaut auf dem großen Display und auf dem kleinen Display? Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, einfach mehr Informationen, die auf den Bildschirm passen. Ich find's gar nicht schlecht sehe das eigentlich nicht als großes Problem. Und es wird sicherlich auch eine Mini-Version wieder davon geben. Da bin ich ganz sicher, S5 Mini hoffentlich diesmal, nicht auch noch Mini von den Daten her, sondern auch Mini von, also nicht nur, also nicht Mini von den Daten, sondern nur Mini vom Display. Ja, das würde ich mir wünschen, müsste doch möglich sein. Jo, so, also da kann man sich schon mal die ersten Bilder angucken, Daten und so weiter, das verschiebe ich dann aufs nächste Mal. Ja, was sonst noch? Klopfzeichen für das LG G Pro 2. Ja, das kann man entsperren mit Klopfzeichen. Und wie das geht, wird in einem Video gezeigt von Talk Android. Wenn ihr nicht gleich auf die Seite heute kommt, wundert euch nicht. Das ist anscheinend hier alles total überlastet im Moment. Ja, durch diese Live-Berichterstattung und so weiter. Furchtbar. Also der sogenannte Knock-Code, ja, der kann da eingestellt werden und sollen sehr viele Möglichkeiten geben. Wie ist der einzuordnen von der Sicherheit, kann ich noch nicht ganz sagen, aber ich stelle mir vor, dass jemand, der aufmerksam zuhört, durchaus sich den Code auch merken kann, jedenfalls wenn man sich selbst gut merken kann und nicht da Tage braucht, bis der einstudiert ist. Von daher ist es immer noch die Frage, von der Sicherheit her ist immer noch PIN- oder Passworteingabe sicherlich das Beste, ja. Mit dem Muster hat man gesehen, geht's nicht ganz so toll, das ist höchstens für eine Sperre geeignet, eben mal, um mal so schnell diese Sperre reinzumachen, besser als nix, aber so richtiger Schutz, weiß nicht. Man kann das ganz leicht aushebeln, ja. Selbst Laien haben das schon fertig gebracht, ja. Wollt's nicht glauben, aber es geht tatsächlich anhand von den Wischspuren am Display. Kein Problem, ruckzuck was entsperrt. Das Face Unlock, auch das ist mehr eine technische Spielerei, als dass es sinnvoll ist. Und da würde ich auch diesen Knock-Code einordnen. Ja, also sicherlich kaum mehr als eine technische Spielerei. Man kann es nutzen zum Entsperren, aber naja, ist alles so eine Abwägung zwischen Sicherheit und lustigen Spielereien. Interessant, die DSLR-Kameras und Android-Phones sind keine Gegensätze. Hier ist ein schöner Artikel bei Android Central, der euch mal zeigt, was ihr alles mit eurer DSLR-Kamera anfangen könnt. Es gibt nämlich eine schöne App, DSLR-Controller von Chainfire. Und damit kann man, wenn ihr die Kamera anschließt, viele Sachen schon direkt ausführen, importieren von Fotos beispielsweise, ja, und vieles mehr. Auch RAW-Files können übertragen werden auf das Telefon oder auf das Tablet und dann halt dort bearbeitet werden mit der entsprechenden Software. Alles möglich. Und ja, früher hat es immer geheißen, ja gut, wenn ich die Fotos mit der Kamera mache, dann habe ich sie ja nicht im Handy, kann sie nicht verschicken und so weiter. All das ist natürlich schon, hat sich schon ein bisschen angenähert. Muss auch nicht unbedingt eine DSLR sein. Ich habe ja so eine Samsung mit Wi-Fi. Funktion und kann dort ganz, ganz einfach auch Bilder aufnehmen und die dann direkt, egal wo ich bin, übertragen. Direkt, das Wi-Fi geht direkt von der Kamera ans Handy, Tablet ohne Router dazwischen drin oder so und kann dann eben dort die Bilder recht unkompliziert aufs Handy übertragen, von dort aus weiterschicken mit der Share-Funktion. Alles machbar. Gut, also da könnt ihr mal gucken, wenn ihr so eine DSLR-Kamera habt, dann könnt ihr das mal anschauen. Tune-in-Radio Pro Update, das ist sehr schön. Da gibt es jetzt nämlich jetzt ein Update für die beliebte Radio-App. Und zwar ist es da jetzt möglich, dass ihr per Knopfdruck auch auf eine externe SD-Karte Radio-Audio speichern könnt. Ja, einfach so wie früher beim Kassettenrekorder auf Record drücken und schon wird es abgespeichert. Und das geht jetzt eben auch auf eine externe SD-Karte, so dass ihr eben keine Platzprobleme habt, auch wenn ihr jetzt ein Handy habt mit wenig internem Speicher. Sofern natürlich überhaupt eine externe SD-Karte noch angeschlossen werden kann, ganz klar. Übrigens wurden noch so ein paar kleine andere Probleme gefixt, also Bugfixes gibt es auch davon. Nicht nur diese eine Funktion lohnt sich, also auf jeden Fall das Update zu machen. TuneIn Radio Pro, eins der besten Radioprogramme für Webradios, die ihr kriegen könnt. Huawei Ascent P7 kommt raus, Leute. Jawohl, jawohl, jawohl. Und ich würde euch ja gerne auch mehr davon sagen, wenn, ihr wisst schon, ne, die Seite nicht hängen würde. Oh Mann, das darf doch alles nicht wahr sein. Da ist es, ja. Ich muss heute die Daten so rüber quälen, ja. Also okay, ich sage jetzt erstmal euch was zu der Meizu und BQ, ja, die werden Ubuntu Smartphone Partner. Was das heißt, ja, das kann man noch gar nicht richtig absehen. Ja. Meizu ist ja die chinesische Firma, riesengroß übrigens, ja, bei uns kaum bekannt, in China der große Player, Meizu, und die haben zusammen mit BQ, die sind aus Spanien, die kenne ich jetzt nicht, beschlossen hier offizieller Partner zu werden für Ubuntu Smartphone, das Betriebssystem für Smartphones von Ubuntu eben, von Canonical. Und da ist natürlich auch zu erwarten, dass vielleicht demnächst ein paar interessante Hardware-Modelle auf den Markt kommen, auf denen auch eben dann das Ubuntu läuft, weil bisher ist alles noch recht mau und mager an Ankündigungen gewesen und ja, man kann eigentlich nur ja, bereits bestehende Telefone nehmen, ja, und darauf dann eben dieses Ubuntu Phone installieren, mehr oder minder einfach. Dass jetzt so ein großer Player einsteigt, Meizu, das dürfte für das Ubuntu-Smartphone-System also ein Meilenstein sein. Ja. Denn damit werden natürlich möglicherweise viele Türen geöffnet, gerade bei den Chinesen. Das gilt ja als Schlüsselmarkt für viele neue Handyfirmen momentan, weil dort ein unglaubliches Wachstumspotenzial schlummert. Und da könnten eben hier vielleicht hier Canonical mit dem Ubuntu-System ein paar Füße in die Türe bekommen. Ja. So, ich gehe noch mal weiter kurz. Ich habe immer noch keine Verbindung zu einer Website. Das Xiaomi Redmi, ja, so heißt es tatsächlich, Redmi. Und das Moment, Moment, Moment, Mi 3, genau. Das wird kommen, ja. Und zwar ist das Redmi jetzt bereits schon erhältlich in China und das Mi 3 wird im März kommen. Vor allem erfreulich sind die niedrigen Preise bei trotzdem guten technischen Daten. Gerade das Flaggschiff Mi 3, das für umgerechnet 332 US-Dollar rauskommen soll, ist von den technischen Daten her für den Preis absolut der Hammer. Und da darf man sich freuen. Übrigens, wem der Name Xiaomi bekannt vorkommt, Das kommt daher, weil der ehemalige Google Android Vice President Hugo Barra nämlich dorthin gewechselt ist. Der ist ja jetzt bei Xiaomi und offenbar bringt er jetzt hier auch die Geräte Richtung Westen. Ja, also es ist gilt als sicher, dass diese Geräte, diese beiden auch demnächst in den USA veröffentlicht werden und wohl auch in Europa. Man darf also gespannt sein und sicherlich Xiaomi eine Firma, die man jetzt im Auge behalten muss, da wird sicherlich noch einiges kommen. Potenzial haben die auf jeden Fall. Kommt jetzt das Ganze auf die Vermarktung an, wie das dann hier gehandhabt wird. So, Huawei Ascend P7, da sind die Specs bereits im Vorfeld aufgetaucht, zumindest mal so ein paar grundlegende. Da darf man sich also freuen auf ein 5 Zoll Full HD Display, 13 Megapixel Kamera auf der Rückseite, 5 Megapixel Kamera vorne. Und jetzt muss ich mal gucken, ob das ist wirklich sehr, sehr wenig. 1,6 GHz Quad-Core High-Silicon-Prozessor, von dem habe ich noch nie was gehört. 2 GB Speicher, Hauptspeicher ist also, okay. 2460 mAh Akku und 6,3 mm dünn. Ja. Also, ja, hört sich ganz schlecht an. Farben soll es pink, weiß, schwarz und beige geben. Ja, ja, beige Rules natürlich, ne? ja, gut, also, Ascend P7, da werden wir sicherlich noch was davon hören. Maps Update, das neue Maps Update macht vereinzelt Probleme. Ich glaube, letzte Woche kam auch, kam ein Update für Google Maps und bei einigen Leuten, ich bin auch davon betroffen, gibt es jetzt vereinzelt Probleme, wenn man zum Beispiel von anderen Programmen heraus eine Navigation starten will, dann funktioniert das beim ersten Versuch nicht. Wenn man dann das da rausgeht nochmal mit der Back-Taste und die Funktion in der anderen App nochmal aufruft, dann funktioniert, dann werden die Adressdaten richtig übermittelt. Offenbar vor allem, nachdem das Gerät neu gestartet wurde, tritt es auf. Keine Ahnung, woran das liegt, aber total nervig und ärgerlich, wenn ich also jetzt zum Beispiel mit der Geocaching-Applikation hingehe und will sagen, okay, dort an einem Parkplatz zum Parkplatz navigieren, dann muss ich jetzt immer starten, ja, dann nochmal zurückgehen und dann nochmal starten die Navigation und dann funktioniert es erst. Genauso ist es jetzt auch passiert mit dem Terminplaner, als ich da drauf gedrückt habe, wo ich da hin muss. Und dann, hups, nichts wird angezeigt, nochmal zurück, nochmal auf den Terminplaner, auf die Adresse getippt und dann wird's angezeigt. Sehr, sehr schade, Google, was geht ab? Mal abwarten, hoffentlich kommt bald ein Fix dafür, weil das ist total nervig. Ja, dann gibt's noch eine interessante Sache, der dünne Unbekannte. Wer bringt jetzt das dünnste Handy oder dünnste Smartphone der Welt raus? Könnt ihr euch sogar sagen, wenn die Seite angezeigt werden könnte. Dauert nur einen Moment. Aber den Anbieter, den kennt ihr garantiert nicht. Das würde mich schon sehr wundern. Also ich weiß auch gar nicht, wie der ausgesprochen wird. Xiaomi oder chinesisch, weil sie aus China kommen, Xiaomi. Auf jeden Fall, das Modell heißt Elif oder Elife, auch das war schon genau, ja. S5.5. Ja, und das soll eben das dünnste Smartphone der Welt sein. Läuft mit einem Fork, also mit einem Derivat von Android, basiert also nur darauf. Auch das ist eine Entwicklung. Immer mehr Firmen scheinen da auf Derivate zu schwenken, wobei das bei den chinesischen Anbietern eigentlich auch keine große Überraschung ist. Das war ja schon längere Zeit so. Aber offenbar gewinnen diese Geräte jetzt auch mehr Beachtung im Westen, denn das sind alles mögliche Anwärter, ja? die da eben jetzt interessant werden. denn die könnten da wirklich Fuß fassen auf unserem Markt. Gioni oder Shani Elif E-Life S5.5, ja, der dünne Unbekannte, wir müssen da mal warten, ob das bei uns rauskommt. Angesetzt ist es jedenfalls mit diesem Clone. Ich würde euch jetzt gern näher sagen, ich muss weitermachen, tut mir leid, ich kann jetzt nicht warten, bis diese Website hier aufgezeigt wird. Schon totales Chaos. Ich hasse den Mobile World Congress, muss ich schon sagen. Genau deswegen. Update für Note 3 ist jetzt verfügbar. Ich habe es ja eben schon in der Liste von Updates gesagt, wer Android KitKat bekommt. Aber jetzt gibt's auch, wenn ihr Note 3 habt, könnt ihr ab sofort das KitKat bekommen. Schmeißt also euren Rechner an und versucht mal mit Keys da ranzukommen. Eure Chancen sind groß, denn offiziell wird's jetzt tatsächlich ausgeliefert. Das HTC All New One M8 wird am 25.02., also morgen, vorgestellt. Ihr merkt schon, wo hier Probleme sind mit dem Podcast, ja. Der Name, also wenn sich das wirklich bewahrheitet wegen dem Namen, das ist das ursprüngliche Gerät, das wir unter einem Codenamen M8 kennen. Wenn das wirklich unter dem Namen, so wie es die Gerüchte besagen, All New One rauskommt, das wäre eine Katastrophe. Also das wäre katastrophal. All New One. Das wäre furchtbar, der Name. Ja, also wollen wir mal darüber hinwegsehen. Ansonsten scheint es allerdings ein interessantes Gerät zu sein. Inwiefern das dann schon hier nach der Aussage geht, dass eben HTC sich auf die Low-End-Geräte spezialisieren will, das kann ich noch nicht sagen, ist aber äußerst unwahrscheinlich, denn so schnell kann ja ein Handy nicht, noch nicht mal zusammengestaucht werden, zusammengeschrumpft werden. Von daher muss das also noch ein Gerät sein, das in der Leistungsklasse mindestens wie das HTC One entsprechender Zeit natürlich angepasst ist und damit eben auch recht weit vorne liegt, sage ich mal. Also schon ein Top-End-Gerät müsste es sein. Näheres dazu gibt es natürlich, wie gesagt, nach dem Mobile World Congress. Da wird es dann sehr, sehr interessant werden nächste Woche. So, ich habe jetzt hier auch nochmal die Daten, also das Gioni E-Life, sage ich jetzt einfach mal, ist nur 5,75 mm dick. Ja. Weniger als 5,75, ja. Dick ist jetzt das Vivo X3 und das soll dünner sein, ja. Also hat sich die Firma offenbar noch ein bisschen zurückgehalten. Mal sehen, ich bin mal gespannt. Vielleicht, sagt er ja 5,5, sagt er ja vielleicht aus die dicke 5,5, statt immer nur das Display, ja. Kann durchaus sein, 5,5, ja. Ist ein 3G-Modell, gibt's jetzt eben, wie gesagt, in China und wird im Juni als LTE-Version auch erwartet. 2300 mAh Akku, 1,7 GHz Quad-Core-Prozessor, 5 Zoll Display, 2 GB Speicher, Hauptspeicher. Das alles Daten, die hören sich ganz gut an. $370 soll das kosten für, ja, sag ich mal, so ein dünnes Gerät. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja. Gut, Arcos, meine Lieblingsfirma, kündigt wieder neue Geräte an, wie schon gesagt, ja, auf dem Mobile World Congress stark vertreten. Unter anderem das Arcos mit dem 64 Xenon, also 64 Xenon. Dieses Handy ist ein 6,4 Zoll Gerät, ja, auch hier wieder der Trend zu immer größer. Die Auflösung 1280x720 für diese Größe recht klein, aber gut, noch ausreichend würde ich sagen, wenn man mal überlegt, dass das 720p, was ein bisschen mehr in der vertikalen allerdings hat Auflösung, ja, für riesige Fernsehbildschirme schon genutzt wird. Also schlecht ist es sicherlich nicht. wird das Gerät mit einem schnellen, so heißt es, ja, Quad-Core-Prozessor geliefert werden. Also, Leute, ein Quad-Core-Gerät mit 6,4 Zoll für unter 200 Euro ist schon der Hammer. Damit haut das Teil zumindest preislich alles weg, was momentan auf dem Markt ist. Ja, irre. Für die Leute, die nicht ganz so große Telefone wollen, das Arcos 40B Titanium wird auch kommen. Allerdings nicht sofort nach dem Mobile World Congress, sondern etwas später im Jahr. 4 Zoll Display, ja, mit zwei Kameras natürlich vorne und hinten, klar. Und 130 Euro soll das Ganze kosten. Mehr wird leider jetzt noch nicht gesagt, beziehungsweise ich sag euch gleich noch mehr davon, ja, aber erst nochmal weiter. Das Arcos 80 Helium 4G, das 8 Zoll Tablet, mit 4G Mobilfunkstandard für unter 260 Euro, also mit LTE Kategorie 4, kommt mit Jellybean 4.3 leider, aber da gibt's bestimmt noch ein Update, weil es ein neues Gerät ist. Und das ist doch schon mal eine Ansage, super genial. Das ist das Tablet, wo ich vorhin gesagt habe, das steckt mir in der Nase und da werde ich mal gucken, ob das nichts ist für Rios Geldbeutel, ja, weil das ist super günstig und hat gute Daten, also Quad-Core-Prozessor ist auch mit drin. Müssen wir mal gucken, ja. Und das Arcos 50C Oxygen, ebenfalls ein Handy, es kommt auch mit 1280x720 Bildpunkte Auflösung, Octa-Core Prozessor, ja, ihr habt richtig gehört, ein 8-Kern-Prozessor von MediaTek, ja, damit wird das Flaggschiff sein, ja, von den Arcos Smartphones, 4.3 Jellybean, Dual-SIM ist ebenfalls vorhanden und jetzt haltet euch fest, 8-Kern-Prozessor, ja, nochmals, 6,7 mm schlank. Und was kostet's? Unter 230 Euro. Der Hammer. Also Arcos ist fantastisch. Die trumpfen richtig auf hier jetzt momentan. Ne? So, jetzt nochmal kurz die Daten vom Arcos, von dem Tablet 4G. Das ist ein Qualcomm-Prozessor, Quad-Core, 1,2 GHz, Cortex-A7, Adreno 305 GPU. Also haut einem jetzt nicht ganz so vom Sockel, aber immerhin 1 GB Speicher, Hauptspeicher, das ist leider nicht gut. 8 GB Speicher integriert, natürlich MicroSD-Karte wie bei allen Geräten von Arcos. 5 Megapixel Kamera hinten beim Tablet zu verschmerzen. 4G, das heißt LTE, ist vorhanden, Bluetooth 4.0, und ein 3500 mAh Akkupreis, wie gesagt, 259 Euro Hammerpreis. Die anderen Daten schenke ich mal bis auf das Arcos 50C Oxygen, das Flaggschiffmodell, 1,7 GHz Octa-Core Prozessor, Hammer, mit einer Mali 450 MP4 GPU. Das heißt, da wird auch recht viel Leistung ankommen. Ja, 5 Zoll Display. 1 GB Hauptspeicher, das ist leider sehr, sehr schade. Der einzige Wermutstropfen, den ich hier finde. 8 Megapixel Autofokus-Kamera mit LED-Blitz, okay, gerade ausreichend. Ja, auch das hier mit Edge UMTS ausgestattet, allerdings keine LTE-Version im Moment. Bluetooth 4.0, und hier ein 2000 mAh Akku und das Ganze für sagenhafte 229 Euro. Ich komme ja schon vor wie so ein Marktschreier. Ja. Und wer es ganz doll will, ist Arcos 40B Titanium. Das ist ein Low-End-Gerät, 512 MB RAM-Arbeitsspeicher. Das kann ich eigentlich nicht mehr empfehlen. Dual-Core 1,3 GHz, aber trotzdem 129 Euro. Ja. Und mittendrin eben das Arcos 64 Xenon. Ja. Gut. Also Arcos macht mich richtig heiß auf ein neues Tablet. Ja. Ist ja der Hammer, was die Jungs so bieten. So, Facebook kauft WhatsApp für schlappe 19 Milliarden Dollar. Ja. Es hat zuerst 16 Milliarden geheißen, aber da kommen noch 3 Milliarden irgendwie an Boni oder was weiß ich noch dazu, weiß noch, wie man das dann nennt in dem Bereich. Also insgesamt sind 19 Milliarden Kapital wird darüber geschaufelt. Hirnrissig, aber Facebook weiß schon, was sie tun. Die wollen ja schließlich die Daten haben. Die App wird ziemlich egal sein. Und das hat sich dann sicherlich schon gelohnt. Wie gesagt, die sind nicht blöd. Mark Zuckerberg ist wirklich sehr, sehr intelligent, wenn man alles also absprechen kann, aber seine Intelligenz sicherlich nicht. Und dann wird schon wissen, was er damit vorhat. Ja. Ihr seid ziemlich wertvoll, ne? Liebe WhatsApp-User. Gibt's überhaupt noch welche im Uncast, die das nutzen? Ja, okay. Aber wenn, dann ihr seid ziemlich wertvoll, ja, durchschnittlich waren es, glaube 44 Dollar pro Nutzer, ja, etwa. Ja, oder 45 Dollar pro Nutzer. Hammerhart. Gut, mehr sage ich darüber jetzt hier nicht. Ich habe ausführlich darüber schon gesprochen heute in der Rios Wochensicht, weil es ja eigentlich ein plattformübergreifendes Problem ist, nicht nur im Android-Bereich. Ich sage euch gleich, wenn ihr keine Rio-Rants mögt, dann braucht ihr euch das gar nicht anzuhören. Ich glaube, so geschimpft und so aufgeregt habe ich mich schon lange nicht mehr. Ja. Deswegen werde ich jetzt auch jedes weitere Wort darüber vermeiden und komme zum nächsten Thema. Google und LG arbeiten an einer Smartwatch. Und das könnte mich auch schon aufregen. Ich halte ja von den Smartwatches überhaupt gar nichts. Ja, eine Uhr, das ist sowas von 1970, Leute. Ja, kommt gar nicht in die Tüte. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, zieh ich nicht an. Und wenn das Ding mir einen Kaffee serviert am Armband, was nicht möglich ist. Aber selbst wenn, ich würde es nicht anziehen. Ja. Furchtbar, ich gehe doch nicht mehr mit einer Uhr am Arm raus. Das ist ja retro. Vielleicht, vielleicht in 20 Jahren, dann ist wieder cool. Ja. aber auf jeden Fall, angeblich sollen Google und LG eben jetzt an einer Uhr arbeiten, an einer Smartwatch, die im Juni vorgestellt werden soll. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sich dafür interessieren, deswegen muss ich es natürlich sagen. Wenn das sich bewahrheitet und LG macht mit, dann darf man auch einiges Interessantes erwarten, weil es eben keine kleine Klitsche ist. Auf der anderen Seite, was bisher an Smartwatches rauskam, auch die von den großen Firmen, war mehr katastrophal. Und es waren eigentlich die kleinen Firmen, wo noch interessante Modelle rausgebracht haben. Ich habe gerade auf smartphonefan.de gestern oder auch was heute Morgen einen Artikel kurz überflogen über die Pebble. Da hat der Markus die Pebble ausprobiert und ist eigentlich recht angetan davon. Und das höre ich auch von anderen Stellen, beispielsweise von Android Central, von den Machern dort. Die sind also auch begeistert von Pebble und sagen, das ist ganz klar die beste Smartwatch, die es gibt. Ja, weil sie einfach das, was sie kann, auch wirklich gut macht. Und so Sachen wie die Galaxy Gear, da weiß man nicht genau, wie man das einordnen soll, was man damit machen soll. Und wenn ja, kann man es eben nur mit bestimmten Geräten machen und schlecht, ja, ziemlich übel. Deswegen sind es momentan eher die kleineren Firmen, die da nach vorne brechen bei diesen Smartwatches. Aber okay, ihr könnt es euch ja mal angucken, ich habe den Artikel verlinkt. Vielversprechend auch das Lenovo Yoga Tablet, ja, 10 HD Plus. Das ist ein faszinierendes Konzept, die Yoga Tablets von Lenovo, ja, mit dem integrierten Stand, den man dann so quasi hinstellen kann, ja, oder also flach angewinkelt hinlegen, so dass man aber das Display besser sieht. Ganz tolle Sache, und da gibt's jetzt ein neues Gerät mit unglaublich guten Leistungsdaten für Lenovo-Verhältnisse im Android-Bereich, das muss man ganz klar sagen. Ja. Also das ist schon sehr, sehr gut, und der Preis ist auch toll, $349. Also was da momentan an günstigen Tablets rauskommt, ist schon der Hammer, wenn man sieht, wie die Qualität vorher war, so bei diesen Billig-Tablets, und wie die jetzt sind. Da ist schon was am Laufen. Ja. Sony zeigt auch natürlich etliche neue Geräte auf dem Mobile World Congress, das Z2 Tablet und ein Mid-Range-Gerät, natürlich, wie kann es anders sein, das M2, ja. Aber natürlich ist der Fokus auf das Xperia Z2 und das Xperia Z2 Tablet gelegt. Ja, das Z2 hat ein Snapdragon 801 Prozessor. Moment. Ja, genau. Snapdragon 801 Prozessor mit 3 GB Speicher und 6,4 mm dick. Vorher war es 6,9 mm, also kleiner geworden als das Z1. 426 Gramm Gewicht, beziehungsweise 439, also etwas schwerer für LTE. Hat ein Digital Noise Cancellation System, wenn es mit dem einem geeigneten Headset gepaart wird. Das ist sehr gut. Das wäre Wahnsinn, ja, für meine Anwendung. Ja, das, also man darf wirklich gespannt sein mit dem Tablet und das Telefon. 2,3 GHz Snapdragon 801 Prozessor, 3 GB RAM, ebenfalls 3200 mAh Akku, 5,2 Zoll Display, also auch hier ein klein wenig größer geworden, auch hier gewachsen, ja, von 5 Zoll auf, und 1080 mit 1920 Bildpunkte Auflösung mit einem Triluminous Display, hammerhart. Gut, dieser Makul und diese Auflösung 20,7 Megapixel, die können wir als reine technische Datenspielerei abtun, denn da habe ich ja schon etliches drüber gesagt, die Qualität davon ist natürlich nicht das, was man mit 20,7 Megapixel erwartet. So, dann komme ich zu der Community-Nachricht, jawohl, Einzahl, ja. Nokia und Android sind sich nicht geheuer, der Stefan hat das hier geschickt, ein Beitrag, wo auf Heise veröffentlicht wurde, der bei Heise veröffentlicht wurde, Nokia will Android nicht, heißt hier in einem Kommentar, und das spricht mir so richtig aus der Seele, das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass eben mit diesen Geräten, die jetzt rauskommen von Nokia, es sind zwei Stück, glaube ich, die eben das Android beinhalten, da muss ich schon sagen, also das merkt man bei dem Gerät. Also es sind absolute Low-End-Dinger, die da mit dem Android rauskommen, ja, wo man fast schon sagen muss, das ist ja furchtbar. Da macht man Android keinen Gefallen damit, ja. Das sind Billigstgeräte mit grottigen Leistungsdaten, ja. Und die High-End-Geräte werden halt mit Windows 8 da laufen. Ja, da darf man schon die Frage stellen, ja, warum wird Android da in diesen super Low-End-Bereich eingesetzt? Ja, aber hier der Artikel, der sagt dann eben, er geht davon aus, dass eben Nokia Android gar nicht will und eben nur etwas mit Android bringt, weil es eben die Anleger sozusagen und die Kunden eigentlich haben wollen, aber im Endeffekt werden nur die Anleger hier begeistert sein. Ich kann mir vorstellen, dass die Kunden begeistert sind mit so einem Handy mit diesen Leistungsdaten, ja. Übrigens, im Google Play Store gibt's auch nicht drauf, es gibt einen Nokia App Store da und das spricht eigentlich schon für sich, also, naja, okay. Gut, App der Woche, kurz und schmerzlos, ich habe gedacht, ich schaue nicht richtig, ich kann es auch noch kaum glauben, dass das noch nicht App der Woche war, K9 Mail. Ich habe schon etliches darüber gesagt, weil es einer der wenigen Android-E-Mail-Clients ist, die wirklich sicher sind, ja. Und damit meine ich zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass GBG mit genutzt werden kann als Verschlüsselungsmethode PGB, GBG. Und das ist eine super Geschichte, läuft auch sehr gut. Die Integration ist wahnsinnig schön zusammen mit dem APG, ja, Schlüsselverwaltung für GBG-kompatible Schlüssel, muss ich sagen, läuft das super gut und da kann man also auch unterwegs sicher Mails schreiben und entschlüsseln. Es klappt alles wunderbar, schon ist öfteren probiert und K9 Mail kostenlos im Play Store ist natürlich Open Source, ansonsten würde ich das euch nicht empfehlen, wenn ich im gleichen Atemzug sicher sage. Ja, ganz klar. Denn das muss sein, Wenn man hier sichere Apps haben will, dann gibt es nur die Möglichkeit Open Source, ansonsten lässt sich ja gar nicht danach kontrollieren, was überhaupt wohin verschickt wird und was gemacht wird im Hintergrund und so weiter und so weiter. Hat auch schon viel Lob bekommen, müsste also nicht App der Woche werden hier bei mir, aber ich denke, es hat's verdient, vor allem wiederum jetzt auf die neuerlichen Nachrichten, die ich hier heute wieder gelesen habe, zum Beispiel heise.de, über den neuen Mail-Service. Einer habe ich ja schon vorgestellt, da ist heißt posteo.de, der gilt als extrem sicher. Und jetzt kommt noch ein anderer dazu, der nennt sich mailbox.org. Allerdings, ja, hier um meine Meinung hier etwas zu schützen, ich habe es noch nicht genau durchleuchtet, mailbox.org. Der Bericht allerdings auf heise.de ist schon mal sehr, sehr positiv. Und da wird auch eine Art Zwangs-PGP eingesetzt, Zwangs-GPG. Und das ist ein sehr interessantes Konzept. Und auch für so einen Anbieter ist dann eben K9 Mail perfekt geeignet, um da eben sicher seine Mail zu verschicken. Gut, liebe Leute, das war's für heute. Das reimt sich, aber was sich reimt, ist noch lange nicht gut, aber trotzdem ist es so. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt, die ihr mir mitteilen wollt, dann nur her damit. Uncasts findet ihr auf Google Plus, die Uncast Community, das ist der Anlaufplatz. Oder ihr könnt mir eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, ryno@thenetcast.com. Die Seite mit allen Links und Informationen und weiteren findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Dort gibt es auch den GBG-Key für mir eine sichere Mail zu schicken. Und bitte darauf achten, ja, thenetcasts.com mit S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders dann. Und damit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche. Haltet die kleinen grünen Antennen steif, ja, wählt die richtige Messenger-App und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.